Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Bossa Nova, das ist Musik aus Brasilien, in der treibender Samba-Rhythmus und die Coolness von amerikanischem Jazz zusammenfließen. Der Film Orfeo Negro macht ihn in den 1950er Jahren weltberühmt. Der Bossa Nova ist auch Musik eines politischen Aufbruchs. Meu ganza faz tica tica bum tica, pra eu cantar tica tica bum tica. Ein bekannter Schlager der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, gesungen von einem Star, Carmen Miranda, der Dame mit dem Tutti-Frutti-Hut. Groß gewachsen, schlank, ein wenig exotisch, aber weiß und vor allem leicht bekleidet. So tanzt und singt sie sich durch etliche Hollywood-Filme. Carmen Miranda, die Verkörperung der brasilianischen Unterhaltungs- und Musikkultur. Ein Bild, das die Wahrnehmung prägte, nicht nur in den USA. Brasilien, das bedeutete exotische Früchte, schöne Frauen und heiße Samba-Rhythmen. Ursula Prutsch, Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, weiß Bescheid, denn sie reist regelmäßig nach Brasilien. Ich würde hoffen, das Bild ist gebrochen, aber es herrscht schon vor. Und das Interessante ist, dass auch durchaus Kultur- und Kunstschaffende in Brasilien bis heute Carmen Miranda als große Künstlerin verteidigen. Obwohl sie für mich ein Medienprodukt und Kulturprodukt ist, das wirklich die Sicht der USA von Brasilien verkörpert. Weil sie erstens weiß war, sie konnte in den 40er Jahren als Latina, die weißhäutig ist, einen Karneval zeigen, der der Realität nicht entsprach, aber fürs amerikanische Hollywood-Publikum ideal war. Dann diese ganzen Früchtekörbe und die Darstellung des exotischen Dummchens, des Raubtiers, das ist eigentlich höchst problematisch. Und sie wurde dann auch kritisiert in den 40er Jahren und 50er Jahren von Brasilianern, die fanden, diese Art von Image ist nicht förderlich für die USA. Aber das hat sich dann wiederum gelegt. Es gibt ja jetzt auch seit vielen Jahren ein Carmen Miranda Museum in Rio de Janeiro. Und da waren diese Filme, die ich ja wirklich als schockierend empfinde, die werden da als Kunstfilme gezeigt. In dem Film Tres Caballeros zum Beispiel singt Carmen Mirandas jüngere Schwester Aurora ein Duett mit Donald Duck. Der quakt allerdings mehr, als er singt. In dem Film Copacabana ist Groucho Marx, der Playboy der Marx Brothers, wie hypnotisiert, als die Dame mit dem Tutti-Frutti-Hut die Bühne betritt. So etwas hat er noch nie gesehen. Die Zeit, die dieses Bild Brasiliens populär machte, wird politisch von einem Mann dominiert. Getúlio Vargas. Vargas ist der Politiker, der die Geschichte Brasiliens im 20. Jahrhundert am stärksten geprägt hat. Vargas war Brasiliens Staatsführer von 1930 bis 1954, mit einer kurzen Unterbrechung direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein Hauptanliegen war es, Brasilien zu einer international anerkannten Wirtschaftsmacht zu machen und dem Land eine nationale brasilianische Identität zu geben. Gleichzeitig hat Vargas wie kein anderer Präsident vor ihm die Kultur gefördert und damit auch die Kunst. Nur wurde das alles zensiert. Das heißt, jeder Komponist oder Liedermacher musste seine Texte vorher der Zensurbehörde vorlegen. Alles wurde geprüft, auch reglementiert. Aber das Ziel von Vargas war eben, aus diesem sehr großen heterogenen Agrarstaat eine moderne Industrienation zu machen. Und da brauchte man Kunst- und Kulturpolitik, um eine nationale Identität zu schaffen, die man dann auch als Brasilidade bezeichnet hat. Vargas' Führungsstil war eher diktatorisch als demokratisch. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs orientierte er sich am Faschismus Mussolinis, was sich auch in der Kulturpolitik niederschlug. Aber er überraschte damit, dass er auch Künstler einbezog, die so gar nicht in ein solches System passten. Heitor Villa-Lobos, ein bekannter Kommunist, hat also praktisch brasilianische Musik geschaffen. Und zu Vargas Geburtstag mussten dann tausende von Schulkindern diese Musik dann auch singen oder er dirigierte. Man hat eine neue Hymne geschaffen, wo man lange diskutiert hat, wie die sein sollte. Doch Vargas förderte nicht nur die E-Musik eines Villa-Lobos, sondern auch die Musik, die in Brasilien heimisch war und eine lange Tradition hatte. Samba. der Vargas-Zeit, und das ist ja auch ein Symbol des Modernismus von Vargas, wurde ja afro-brasilianische Kultur endlich zum Teil einer nationalen Kultur erhoben. Und das beeinflusst ja auch den Bossa Nova. Und Samba wird dann in den Radios gespielt, selbst in Südbrasilien, wo die polnische Bevölkerung lebt, oder die ukrainische. Und das ist schon sehr viel. Aber das blieb eben auf dem Feld der Musik und der Unterhaltung oder des Sports. Aber wirklich im realen Leben war der Aufstieg für arme, dunkelhäutige Brasilianer fast nicht möglich. Es gab die Idee der sogenannten Rassendemokratie. Ein Mythos, der in Brasilien unter Vargas entstand und der sich bis heute noch nicht ganz aufgelöst hat. Das ist auch ein Mythos, der in der Diktatur von Vargas entwickelt wurde und quasi zur Nationalideologie hochstilisiert wurde. Die Vorstellung, Brasilien sei eine tropische Kulturmelange von unterschiedlichen ethnischen Gruppen und Kulturen und die würden alle miteinander friedlich zusammenleben. Das konnte man behaupten, weil die USA Apartheid hatten und dadurch konnte Brasilien immer zeigen, es ist kulturell besser als die USA. Und es war auch eine Ideologie, die sich gegen den Nationalsozialismus gestellt hat, gerade zu einer Zeit, wo Brasilien dann sich auf die Seite der USA geschlagen hat. Denn so konnte man sich 1939 nicht nur von den faschistischen Staaten Europas abgrenzen, sondern auch eine ethisch-moralische Überlegenheit gegenüber dem neuen Verbündeten und nun größten Wirtschaftspartner USA postulieren. Doch sowohl die angebliche Rassendemokratie als auch die zunehmende politische und wirtschaftliche Bedeutung Brasiliens konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Vargas den Staat letztlich diktatorisch regierte. Als 1954 bei einem Attentat auf den kritischen Journalisten und Oppositionspolitiker Carlos Lacerda ein Major der Luftwaffe getötet wurde, von einem engen Vertrauten Vargas, fand Vargas keinen Rückhalt mehr. Weder in der Bevölkerung noch beim Militär. Die Rücktrittsforderungen beantwortete er am 24. August 1954 mit Selbstmord. In seinem pathetischen Abschiedsbrief schreibt der Diktator, der sich gerne als Vater der Armen gesehen hat, er habe sein Leben gegeben, um eine Regierung der sozialen Freiheit einzurichten. Nun gebe er seinen Tod. Tatsächlich aber beschränkt sich Vargas soziale Unterstützung hauptsächlich auf die weißen Industriearbeiter in den Städten. Mit dem Ende der Regierungszeit von Getúlio Vargas begann in Brasilien eine 10 Jahre dauernde Epoche von kultureller und gesellschaftlicher Blüte. Mit der Wahl seines Nachfolgers, des Sozialdemokraten Juscelio Kubitschek, zum Staatspräsidenten, entstand eine einzigartige Aufbruchsstimmung. Den perfekten Soundtrack dazu lieferte eine ganz neue Musik, Bossa Nova. Der oder auch die Bossa Nova war jung, frisch, cool, intellektuell, weltoffen und doch brasilianisch. Es ist auf jeden Fall eine leichtgängige Musik, die ja eine Mischung ist aus Samba-Elementen und Cool-Jazz. Und Bossa Nova steht repräsentativ für das Lebensgefühl der 50er Jahre, aber vor allem in den Städten. Rio de Janeiro in der Zona Sul, also wo sich Copacabana, Ipanema, Agave befinden. Ein bisschen São Paulo, wobei auch Bossa Nova-Künstler wie João Gilberto aus Bahia kommen. Und Bahia ist ein Zentrum der afro-brasilianischen Kultur. Aber es ist schon eine Musik, die von einer oberen Mittelschicht geschaffen wurde, die vor allem weiß war. Und wenn man sich jetzt die Akteure anschaut, wie Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, Astrud Gilberto, seine Frau, die einen deutschen Vater hatte, so ist das eine junge, zum Teil junge Generation von weißen Brasilianern, die schon materiell sehr abgesichert waren und die dieses Flanieren an der Copacabana in Ipanema hier beschrieben haben. Schau, wie schön und voller Anmut. Wie auf einer Woge läuft sie auf ihrem Weg zum Meer vorüber. Das Mädchen mit einem von der Sonne Ipanemas gold gefärbten Körper. Ihr Schwung ist besser als jedes Gedicht. Sie ist das Schönste, was ich je vorübergehen gesehen habe. Ich denke, es ist musikalisch auch ein Bruch, weil ja der Karneval, der in den USA ja dann bekannt wurde, auch durch die Verfilmung von Walt Disney oder die Filmszenen von Walt Disney, hat etwas sehr, sehr Frenetisches. Und Bossa Nova spiegelt dann schon auch eine Art von ja, Ruhe, Genießen am Strand wider. Und deswegen funktioniert er auch als Hintergrundmusik so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit dieser Form des Bossa Nova dann auch eine Art von Musikrichtung geschaffen wurde, die sich absetzt von dieser vermarkteten Samba-Musik für den Karneval nach außen. Wie jede musikalische Strömung benötigte auch der Bossa Nova einen Hauptvertreter, einen Helden. Dieser Held hieß João Gilberto. Er kam aus dem Hinterland von Bahia nach Rio, hatte im Gepäck eine Gitarre und entlockte ihr den sagenhaften neuen Rhythmus, der noch heute als der Inbegriff der neuen Musik gilt. Gleichzeitig steht sein ruhiger, fast flüsternder Gesang im starken Kontrast zu den lauten Samba-Klängen des Karneval und des Showgesangs etwa einer Carmen Miranda. Vai minha tristeza, diz a ela. Im Jahr 1958 erscheint die erste Single João Gilbertos. Als sie der Verkaufsleiter der Plattenfirma Odeon zu hören bekommt, jene Platte, die heute als der Beginn des Bossa Nova gehandelt wird, zerbricht er sie wütend an der Tischkante. Warum der denn singe, wenn er erkältet sei? Auch Joaos Vater hatte schon die ersten Bossa Nova-Versuche seines Sohnes mit dem Kommentar abgetan, das sei keine Musik, das sei nur Nyeng, Nyeng, Nyeng. Und dennoch wird dieses Nyeng, Nyeng, Nyeng zum Exportschlager und Inbegriff der Moderne, nicht nur Brasiliens, sondern ganz Lateinamerikas. Ursula Prutsch. Ich war in Kolumbien unterwegs, nicht in Lokalen, in die unbedingt Touristen gehen, aber so Lokale, in die Mittelschicht geht. Und sie haben fast in jedem Lokal Bossa Nova gespielt. Und dann habe ich echt einmal gefragt, warum jetzt Bossa Nova, und zwar das übliche, Girl vom Ipanema und Anay, warum das so bedeutend ist. Und dann sagten mir die Kolumbianer, ja, das ist für sie lateinamerikanisch, gleichzeitig aber auch ein Hauch von Internationalität und das ist bei ihnen schick. Und ich glaube, das spielt in Bossa Nova eine große Rolle, diese Urbanität, ja, das sozusagen aufstrebende, ein neuer materieller Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg, Konsumgüter und diese modern schicke Musik. Ich interpretiere da jetzt hinein, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat. Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Woher der Name Bossa Nova stammt, darüber wird noch immer gestritten. Sicher ist, dass er bald für alles benutzt wurde, was als neu und schick galt und so der damaligen Aufbruchsstimmung entsprach. Es gab Bossa Nova Kühlschränke, Bossa Nova Waschmaschinen, Bossa Nova Radios, ja, auch Staubsauger, Rasierapparate und sogar Immobilien. Und nicht zuletzt den Bossa Nova Presidente. Warum der Bossa Nova so inflationär gehandelt wurde, ist sicher auch die mediale Verbreitung. Erst durch diesen Film Orfeo Negro, der ja eine französische Produktion ist, dann wird der Bossa Nova in Frankreich äußerst bekannt. Dann durch Stan Getz und die Zusammenarbeit mit diesen Bossa Nova-Künstlern in den USA, wird in den USA sehr, sehr stark verbreitet. Dann reisen ja einige von denen Anfang der 60er Jahre in die USA. Dann steht Bossa Nova für Brasilien in dieser Zeit. Und dann ist ja das Fernsehen auch eingeführt, in Brasilien 1950 schon. Also man hat hier schon eine Internationalisierung in der Kulturpolitik auch. Dadurch konnte natürlich Bossa Nova eine Verbreitung finden, wie es der Samba vorher natürlich nicht so konnte, vor allem auf dem europäischen Kontinent nicht. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba. Auf einer Konzertreise im Jahr 1959 besucht ein blinder Musiker João Gilberto in dessen Hotelzimmer in der Großstadt Belo Horizonte. Die beiden machen zusammen 2 Stunden Musik. Und als der Gast Joaos Gitarre lobt, bekommt er sie einfach geschenkt. Was der hocherfreute Fan nicht weiß, die Gitarre gehört gar nicht Gilberto, sondern dem Musiker Pacifico Mascarenhas. Der sitzt neben den beiden und schweigt. Diese Aufbruchsstimmung zeigte sich in Brasilien auf allen Gebieten. International bekannte Schauspieler, aber auch Starlets, flanierten an den Stränden Rios. 1958 und 1962 gewann Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft. Der 1958 gerade mal 17 Jahre alte Pelé wird zum jüngsten Torschützen in einem WM-Finale. Und im Hinterland, gute 1000 Kilometer von den Metropolen Rio de Janeiro, São Paulo und Salvador entfernt, wurde eine neue Hauptstadt auf ein savannenartiges Hochplateau gezaubert. Ursula Prutsch, Professorin am Institut für Amerikanistik an der Uni München. Brasilia war das Prestigesymbol für die Politik von Kubitschek, also eine Politik der Modernisierung, auch der Zentralisierung des Landes. Und da ging es Kubitschek vor allem auch darum, diese Region in Zentralbrasilien in seine Vorstellung von Modernität einzubeziehen, dann auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und dieses Brasilia sollte dann eben auch ein Symbol für das moderne Brasilien sein. Es haben ja dann Oskar Niemeyer und Lúcio Costa einen großen, sehr utopischen Entwurf hingelegt, also eine Stadt in der Form eines Flugzeugrumpfs. Und es sollte sich dann auch eine gerechte Gesellschaft in dieser neuen Hauptstadt abbilden. Also gute Wohnungen, guter sozialer Wohnbau, Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen auch für den durchschnittlichen Arbeiter und die durchschnittliche Arbeiterin. Doch aus dem Projekt einer modernen, gerechten Gesellschaft wurde nichts. Die einfachen Arbeiter und die kleinen Beamten konnten sich im Stadtzentrum keine Wohnung leisten und zogen allesamt in die Trabantenstädte außerhalb Brasilias. Die schönen Wohnungen blieben den Diplomaten vorbehalten oder standen leer. Denn die Hauptstadt war einfach zu weit weg vom wirklichen Leben, wie es etwa in São Paulo und Rio stattfand. Viele Diplomaten zogen es vor, lediglich für Besprechungen anzureisen. Und ein weiterer Fehler aus heutiger Sicht war, dass man sich vorgestellt hat, dass die moderne Stadt eine Stadt ist, die mit Autos bewältigt wird. Und damit hat man also kaum in öffentliche Verkehrsmittel oder U-Bahnen investiert. Und somit ist diese Stadt heute nicht unbedingt eine, die so leicht lebbar ist. Dennoch hat Juscelino Kubitschek einiges von seinem Programm umsetzen können. Die Wirtschaft Brasiliens boomte. Internationale Autokonzerne wie VW und Mercedes-Benz errichteten große Produktionsstätten im Land. Doch der Bossa Nova-Präsident ließ sich den Aufschwung zu viel kosten. Der Anspruch war ja, in 5 Jahren die Modernität von 50 Jahren zu erreichen. Und es ist ihm ja auch viel gelungen. Er hat die Industrialisierungsprojekte vorangetrieben, hat aber gewaltig Schulden gemacht. Und auch die Inflation ist gestiegen. Da hat ihm vor allem dann die rechte Opposition vorgeworfen, gerade bei der Inflation würde sich sein Motto beweisen. Er habe also in 5 Jahren eine Inflation zusammengebracht, die man normalerweise vielleicht in 50 Jahren zustande bringen würde. Und dann kamen, und das ist ganz typisch für Lateinamerika, Vorwürfe von Korruption. So war es dann auch ein Hauptanliegen des folgenden Präsidenten, Jânio Quadros, gegen die Korruption in allen Teilen der Gesellschaft vorzugehen. Seine Freundschaft zu Fidel Castro und seine radikale Demokratisierung des Landes riefen jedoch viel Unmut hervor, und so musste er nach nur 7 Monaten Amtszeit zurücktreten. Die nächsten Jahre bestimmte João Goulart, der bereits unter Vargas politische Karriere gemacht hatte und eigentlich eher dem konservativen Lager zugerechnet wurde. Doch er begann sich allmählich, im Gegensatz zu Getúlio Vargas, wirklich als Vater der Armen zu benehmen. Er räumte Analphabeten das Wahlrecht ein und unterstützte ein Programm zur politischen Bildung aller Klassen. Als dann auch noch Pläne einer Landwirtschaftsreform laut wurden, ein Versuch der Sozialisierung, endeten Demokratie und Aufbruchsstimmung in Brasilien mit einem Schlag. Nachdem man meinte, nicht nur die USA, sondern auch das politisch rechte Militär in Brasilien, dass Goulart hier ein sozialistisches Regime entwickeln würde, hat man ihn dann eben zurückgezwungen. Wäre er nicht gegangen, dann hätten die USA durchaus die Vorstellung gehabt, hier in Brasilien einzumarschieren bzw. Kriegsschiffe nach Brasilien zu schicken. Und dieses wieder sozusagen Umkippen in eine Militärdiktatur, wo Brasilien ohnehin so lange diktatorische Erfahrungen oder pseudodemokratische Erfahrungen hatte, das war für junge Generationen, die international dachten, natürlich katastrophal. Politisch war der Bossa Nova nie. So hatte er auch der neuen Militärdiktatur nichts entgegenzusetzen. Doch so absurd es klingt, Die Diktatur war sogar schuld daran, dass diese Musik international so bekannt wurde und wie keine andere Musik Südamerikas weltweit Popmusik und Jazz beeinflusst hat. Denn als 1964 der Militärputsch Brasilien für die coole weiße Mittelschicht unattraktiv machte, emigrierten viele Protagonisten der unbeschwerten Musik ins Ausland, vorwiegend in die USA. Die 1964 erschienene LP Gets Gilberto mit João Gilberto, Tom Jobim und dem amerikanischen Saxophonisten Stan Getz ist noch heute eine der meistverkauften Jazzplatten aller Zeiten. Das Lied Girl from Ipanema, bei dem Astrud Gilberto neben ihrem Mann noch einen englischsprachigen Text singt, gehört neben Yesterday von den Beatles zu den meistgecoverten Liedern überhaupt. Allerdings mit einem englischen Text. Tom Jobim, dessen Kompositionen den überwiegenden Teil des gesamten Bossa Nova Kanons ausmachen, bekommt im Dezember 1966 einen Anruf von Frank Sinatra, dem Idol seiner Kindheit. Sinatra will mit ihm eine Platte aufnehmen. Gern reist Jobim dafür in die USA, wie bereits 1964 und 65, die beiden Jahre davor. Er verzichtet sogar auf sein Hauptinstrument, das Klavier, und nimmt stattdessen eine Gitarre in die Hand. Ein wenig widerwillig, denn ihm widerstrebt das in den USA vorherrschende Bild des Latin Lovers mit der Gitarre. Doch was soll's. Auch in Brasilien will seit João Gilbertos erster LP 1958 keiner mehr ein anderes Instrument lernen als eben Gitarre. Das Akkordeon ist seitdem von Platz 1 vertrieben. Was bleibt, ist eine Musik, die leicht und eingängig klingt, aber doch harmonisch und rhythmisch komplex und anspruchsvoll ist. Eine Musik, die wie keine andere für die Aufbruchsstimmung Brasiliens in den späten 50er und frühen 60er Jahren steht. Und für eine Offenheit und gesellschaftliche Freiheit, die 1964 ein jähes Ende nahm. Ich glaube, dass diverse Künstler nicht meinten, dass es wirklich zu einer harten Diktatur kommen würde. Und man versuchte ja eine Zeit lang durch sehr vorsichtige, aber doch symbolreiche Texte Sozialkritik oder politische Kritik zu üben. Aber dann ist dann sehr, sehr stark der harte Arm der Militärdiktatur wirksam geworden. Und nachdem diverse Intellektuelle ins Gefängnis geraten sind, auch gefoltert wurden und Menschen umgebracht wurden, war es klar, dass diese Diktatur einfach keine Spielräume mehr zulässt. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus dem Bereich der Musik. Sie hörten Bossa Nova, Musik des politischen Aufbruchs. Eine Spurensuche von Markus Mähner. Es sprachen Rachel Comtes und Christian Baumann, Technik Roland Böhm, Regie Rainer Schaller, Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.